Tja. Hallo, Hallo. Chauka ist mein Name. Ich bin einer der zuständigen Ärzte in dieser Station und würde gerne mit Ihnen sprechen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie einfach Bescheid sagen, dann machen wir eine kurze Pause. Alles verständlich? Ja. Erstmal, ich möchte ein paar Fragen zu Ihr persönlich stellen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Marianne Schmiedeskamp. Mariana, könnten Sie Ihr Nachnamen buchstabieren? Ja, Schmiedeskamp schreibt sich SCHMIDESKAMP. Ja. Schmiedeskamp. Schmiedeskamp. Nach dem Ida und Emil, ne? Ida, Emil oder Doppel-Ida? Nein, Ida Emil. Ja. Emil. Und die letzte, wieder Ida, Emil. ne? Ja. Kamp, Schmiedeskamp. Alles klar. Frau Schmiedeskampf, Ja. wie alt sind Sie denn? Ich bin 63 Jahre. 63. Und wann sind Sie genau geboren? Am 19. Juni 1959. 59. Wie viel wiegen Sie bitte? 65 Kilo. 65. Ja. Und wie groß sind Sie denn? 1,67 m. Alles klar. Frau Schmiedeskamp, was führt Sie zu uns denn heute? Ja, ich habe Bauchschmerzen so seit 3 Tagen, ziemlich stark. Ja. Und am Anfang waren die Bauchschmerzen mehr so auf der linken Seite im Bauch, aber sind jetzt seit gestern überall im Bauch. Seit 2 Tagen haben Sie starke Bauchschmerzen. Wo genau fühlen Sie die Schmerzen? Im Oberbauch oder im Unterbauch? Ja, jetzt Oder? überall im Bauch. Im Anfang war es mehr. In den ersten Stunden war es mehr auf der linken Seite im Bauch, links im Mittelbauch. Links mitten. Aber seit wann haben Sie im ganzen Bauch fühlen? Ah, seit gestern. Seit gestern. Seit 3 Tagen habe ich Schmerzen und seit gestern Ja. überall im Bauch. Sind die Schmerzen gewandert oder ausgestrahlt? Wie gesagt, im Anfang waren die Schmerzen links Ja. dann sind sie jetzt sozusagen in den ganzen Bauch gezogen. Ja. Und können Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie eher drückend, dumpf oder stechend vielleicht? Ja, sie sind mehr so dumpf, aber manchmal werden sie auch stärker, wie eine Welle. Das dauert dann so 1, 2 Minuten und dann Ja. lässt es wieder etwas nach. Aber die Schmerzen sind immer da. Ja, aber kommen die wellenförmig, ne? Ja. Alles klar. Können Sie die Schmerzen bis Ende unseres Gesprächs aushalten oder brauchen Sie ein Schmerzmittel momentan? Ich kann sie noch aushalten. Ja, es wäre besser auch für die Ja. Diagnose. Ja. Können Sie die Schmerzen einstufen, zum Beispiel auf eine Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 für am leichtesten und 10 für unerträgliche Schmerzen entspricht? Na, ich würde sagen 6 bis 7. 6 bis 7. Haben Sie eine Auslöser bemerkt für die Schmerzen wie Essen oder Bewegen? Nee, habe ich keinen Auslöser bemerkt. Früher haben Sie solche Beschwerden gehabt oder ist das erstmal Ja, aufgetreten? sowas habe ich noch nie gehabt. Haben Sie etwas eingenommen, um die Schmerzen zu lindern? Nein, ich habe mir nur eine Wärmflasche mal auf den Bauch gelegt, aber es hat nichts verändert. Wärmflasche. Ich habe gehört, dass manche Patienten auch Kirschkernkissen benutzen. Ja, sowas habe ich aber nicht benutzt. Ich habe nur eine Wärmflasche benutzt. Ja, aber keine Linderung Nee, gebracht, ne? aber auch keine Verschlimmerung. Ja, gut. Haben Sie noch, hatten Sie Übelkeit oder Erbrechen? Ja, mir ist jetzt so ein bisschen in den letzten Stunden ist mir so ein bisschen eher etwas übel, aber ich habe bisher noch nicht erbrochen. Ja. Oder hatten Sie Sodbrennen, Säures aufstoßen Nein, bemerkt? nein. Hatten Sie vielleicht Fieber? Nein, ich habe in den letzten Wochen kein Fieber gehabt. Nee. Ja. Haben Sie in letzter Zeit ab oder zugenommen? Ja, ich glaube, ich habe etwas abgenommen in letzter Zeit. Normalerweise im Winter nehme ich normalerweise immer etwas zu. Aber jetzt glaube ich, habe ich so in den letzten 5, 6 Wochen so 2 bis 3 Kilo abgenommen. 2 bis 3 Kilo. Ja, und wie ist jetzt Ihr Appetit? Ja, Essen Sie auch gut? seit 3 Tagen nicht gut. Seitdem ich die Bauchschmerzen habe, habe ich kaum etwas gegessen. Nur immer etwas getrunken. Na, es muss schwer sein für Sie. Und ist Ihnen Herzrasen oder Herzklopfen aufgefallen oder vielleicht husten Sie? Nein, das habe ich nicht. Ich habe zwar vom Husten, ich habe ein Asthma, allergisches Asthma, aber Ja. behandle ich mit Sprays. Aber das hat sich nicht verschlechtert jetzt. Seit wann leiden Sie an Asthma? Auch seit 25 Jahren. Und der Spray, der Name, wissen Sie? Das eine ist Salbutamol Ja. und das eine heißt, das ist ein schwieriger Name, Budesonid. Oder so nicht, ja. Auch die Dosis, wissen Sie? Von Budesonid nehme ich zweimal, einmal morgens, einmal abends und von Ja. Salbutamol mehr bei Bedarf. Hatten Sie auch Luftnot? In letzter Zeit nicht. In letzter Zeit war das mit dem Asthma ganz gut. Dann nehmen Sie Ihre Medikamente regelmäßig ein, ne? Ja. Und ich möchte noch ein paar Fragen über Ihre Krankengeschichte Ja. stellen. Sie haben Asthma genannt. Ansonsten haben Sie noch weitere Krankheiten? Ja, ich habe eine chronische Schilddrüsenentzündung mit einer, oder der Arzt sagt, mit einer leichten Unterfunktion. Und da muss ich auch ein Medikament nehmen. Welche denn? Das Medikament heißt L-Thyroxin 75. Nehme ich morgens eine Tablette. Morgens eine. Und was noch? Sonst nehme ich keine Medikamente. Hatten Sie Schweißausbrüchen oder Schüttelfrost? Schweißausbrüche, Schüttelfrost? Nö, habe ich in letzter Zeit nicht gehabt. Nee. Auch gut. Wurden Sie schon mal operiert, dann Frau Ja, Schmitzkamp? vor 5 Jahren wurde die Gallenblase entfernt, weil ich hatte Gallensteine und da hatte ich dann auch einmal eine Bauchspeicheldrüsenentzündung durch einen Gallenstein und dann wurde Ja. das operiert. Und was noch? Sonst habe ich keine Operation. Ja. Hatten Sie Komplikationen dabei? Nein. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Ja, Allergien, deswegen habe ich auch dieses Asthma. Da wurde gesagt, das ist ein allergisches Asthma. Ja. Für Man eine bestimmte vermutet einmal Stoff. Hausstaub Hausstaub, ja. und auch im Frühjahr bei Pollenflug. Besonders Birkenpollen und Haselnuss. So, jetzt fängt das jetzt so an, wenn es warm wird, dann geht das wieder los mit dem Asthma verstärkt, aber zurzeit geht es noch. Ja. Wie äußert sich die Allergie? Ja, dass ich mitunter dann schlechter Luft bekomme oder meine Augen tränen und meine Nase läuft. Und laufende Nase. Alles klar. Rauchen Sie, Frau Schmiedeskampf? Nein, ich habe noch nie geraucht. Ah, sehr gut. Wie sieht es mit Ihren Perioden aus? Bekommen Sie noch Ihre Nein, Perioden? schon seit 10 Jahren nicht mehr. Seit 10 Jahren. Gut. Trinken Sie Alkohol ab und zu oder Aber ganz selten. regelmäßig? Vielleicht einmal pro Woche trinke ich ein Glas Wein. Also einmal in der Woche, aber nicht mehr. Ein Glas Wein. Und bitte fühlen Sie sich nicht angegriffen, dass das eine Routinefrage ist. Haben Sie Erfahrungen mit Drogen? Nein, habe ich nicht. Gut. Wir sind fast fertig, Frau Schmiedeskamp. Aber ich möchte auch einige Informationen sammeln über Ihre Familie und Sozialleben. Alles in Ordnung? Ja. Leben Ihre Eltern noch? Der Vater ist gestorben da war er 75 Jahre alt an Darmkrebs. Ah, tut mir leid. Und die Mutter, die ist 83 Jahre alt, die hatte einen leichten Schlaganfall vor 3 Jahren, aber soweit geht es ihr ganz gut und hat einen etwas erhöhten Blutdruck. Aber sonst geht es sehr gut. Ja, das freut mich. Haben Sie Geschwister? Ja, eine Schwester, Ja. die ist 66 Jahre alt. Da wurde vor einem Jahr im Darm ein bösartiger Polyp operiert. Ja, das wird jetzt kontrolliert und das ist wohl im Augenblick in Ordnung. Ja, aber momentan ist sie ausgehalten. Ja. Auch gut. Was machen Sie dann beruflich? Ich bin Verkäuferin in einem Schuhgeschäft. In einem? Schuhgeschäft für Schuhe. Ah, Schuhe. Verkaufe Schuhe. Ah, sehr gut. Und haben Sie Stress bei der Arbeit oder im Privatleben? Nein, habe ich nicht. Sind Sie verheiratet, Frau Schwedeskamp? Ja, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Haben Sie auch Kinder? Ja, 2 Kinder, die sind 32 Jahre alt und 34 Jahre alt. Die haben beide auch dieses allergische Asthma wie ich. Auch allergisches Asthma. Ja. Zwei und können Sie die Jahre wiederholen? 32 und 34. Haben Sie in letzter Zeit eine längere Reise gehabt oder waren Sie im Ausland? Nein, nein. Oder haben Sie vielleicht etwas Ungewöhnliches gegessen? Das glaube ich nicht. Nee, nee. Frau Schmiedeskamp, jetzt haben wir unser Gespräch beendet. Jetzt Ich gehe davon aus, dass es ein Problem mit ihrem Magen sein. Dann würde ich auch gerne wissen, ob Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang haben. Wasser lassen ist in Ordnung. Stuhlgang habe ich jetzt seit 3 Tagen nicht mehr gehabt. Normalerweise habe ich jeden Tag Stuhlgang. Aber jetzt seit 3 Tagen, seitdem ich die Schmerzen habe, habe ich keinen Stuhlgang mehr. Genau. Alles klar. Und haben Sie die Farbe oder Konsistenzveränderung bemerkt beim Stuhl? Ja, ich habe den Eindruck, das wurde in den letzten Wochen immer so ein bisschen schwieriger mit dem Stuhlgang und da war auch manchmal viel Schleim bei. Ah, ich verstehe. Dann jetzt werde ich Sie körperlich untersuchen und einmal Blut abnehmen und würde ich noch ein Bild Ihres Darmes machen und gegebenenfalls eine CT-Untersuchung. Dann je nach Ergebnisse können wir weitersehen. Haben Sie noch Fragen an mich? Nein, im Augenblick nicht. Nö. Alles klar. Dann sehen wir uns bei der körperlichen Untersuchung, ne? Okay, gut. Bis später. Können andere Kollegen oder Kolleginnen fragen? Gerne. Ich denke, alle Entschuldigung. Fragen gestellt, aber Entschuldigung, ja. Können Sie Wind abgeben? nicht so gut. Seit wann haben Sie das nicht? Ja, Sondern auch so seit 2 bis 3 Tagen nicht. okay, danke. Ich würde gerne wissen, welche Anamnesegeschichte wir sehen, der Patient hat große Probleme. 6 bis 7 Abdomenschmerzen. Ja. Deswegen, was machen wir zum Beispiel Untervention und Vitalparameter so schnell wie möglich messen? Ja. Was denken Sie? Ja, es wurde einmal ja gefragt vom Kollegen, wie das mit den Schmerzen ist, ob ich etwas gegen Schmerzen vielleicht brauche. Habe ich nein gesagt. Ja, man kann natürlich während der Anamnese auch vielleicht schon mal den Blutdruck messen oder vorsichtig den Bauch mal abfühlen. Das kann man machen. Aber gut, in diesem Fall, der Patient oder ich habe akute Bauchschmerzen. Das ist richtig. Es ist ein unklares Abdomen sozusagen, gutes Abdomen. Ich würde es nicht ganz so dringlich sehen, Vitalparameter zu überprüfen wie bei einem Verdacht auf Herzinfarkt. Oder so etwas, ja, oder auf einen Gefäßnotfall. Allerdings sollte man zeitnah schon versuchen, sich ein Bild zu machen und die Anamnese nicht zu lang jetzt auszudehnen, die ganz gründliche Anamnese, sondern vielleicht erstmal die Kernfragen zu stellen und vielleicht dann schon mal den Bauch palpieren, den Blutdruck zu messen, um zu schauen, was sind die Basisparameter. Ja. Dankeschön. Können wir anfangen, Yusuf? Ersatzgeschichte. Von mir aus, ja. Ja, Bitteschön. können wir anfangen. Guten Tag, Herr Oberarzt. Ich habe eine neue Patientin aufgenommen. Würde ich gerne vorstellen. Hatten Sie, wenn Sie Zeit haben? Ja, habe ich. Ja. Frau Schmiedeskampf-Mariana. Sie ist eine 63-jährige Patientin. Unser Patient ist 1,67 Meter groß und 65 Kilo schwer. Ja. Heute kam zu uns mit seit circa 3 Tagen bestehenden starke, dumpfe und krampfartige linksseitige Bauchschmerzen mit Wanderung im ganzen Bauch seit gestern Ja, also und mit abdominellen Schmerzen. ja, Abdominellen Schmerzen, ja. mit abdominellen. Also die Schmerze wurde sie bei 6 bis 7 von 10 auf eine Schmerzskala angegeben Ja. und daneben beklagte sie auch Nausea ohne Emesis Ja. und Inappetenz. Seit 3 Tagen könne sie nicht Stuhlgang Ja. entleeren. Und Letzter Stuhlgang vor 3 Tagen bei sonst anamnestisch regelmäßigem Stuhlgang. Ja. ja, daneben erwähnte sie über Stuhlverhalt und Schwierigkeiten beim Ja. Windeabgabe. Die Verwendung von Warmfläche habe ihr keine Linderung herbeigeführt. Okay. Und in der vegetativen Anamnese zeigt sich eine Gewichtsabnahme von bis 3 Kilo innerhalb von 6 Wochen. Und die Fragen nach Fieber, Sodbrennen, Husten, Dyspnoe oder Wasserlassenproblemen wurden verneint. In der Vorgeschichte zeigt sich eine allergische Asthma seit 25 Jahren und Hypotriose, also SF. Hypothyreose. Gibt es eine Ursache der Ja, Hypothyreose? als Ursache höchstwahrscheinlich Hashimoto-Thyreoiditis Okay. und es erfolgte eine Cholezystektomie wegen Cholezystitis und Cholelithiasis vor 5 Jahren. Mit Begleitpankreatitis? Ja, Patientin hatte und auch eine Pankreatitis vor 5 Jahren. die OP war komplikationslos. Also als Medikation nehme sie Salbutamol-Spray bei Bedarf, Budesonid-Spray zweimal und L-Tyroxin 75 Mikrogramm einmal. Okay. Gibt es eine auffällige, gibt es eine auffällige Familie, Familienanamnese? Sein Vater ist Ihr Vater? Ihr Vater? Ja, ihr Vater ist an Darmkrebs verstorben mit 75. Der Vater verstarb mit 75 an einem Kolonneoplasma oder Kolon-CA. Ja. Ja, und bei der Mutter besteht eine stattgehabte Apoplex vor 3 Jahren und Arteriehypertonie. Ja. Und bei der Schwester besteht eine operierte Polypektomie bei ihr erfolgt. Ja. Und sie sei Verkäuferin vom Beruf, nicht stressig bei der Arbeit, verheiratet, lebe mit ihrem Mann zusammen und habe 2 Kinder, welche auch an Asthma leiden. Okay. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, ich gehe davon aus, dass es ein Illus sein kann, aber Als Alternative kommt eine infektiöse Colitis oder ein Reizdarmsyndrom in Betracht. Um meinen Verdacht zu bestätigen, würde ich zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Besonders achte ich auf die Darmgeräusche. Okay. Wie werten Sie die Gewichtsabnahme in den letzten 6 Wochen? Ja, eine Malignität sollen wir auch in Erwägung ziehen. Okay. Aber andere B-Symptomatik wurde verneint. Ja. Und einmal würde ich auch digital-rektal Untersuchung machen und einmal Blut abnehmen mit Entzündungsparameter. Ja. Daneben würde ich einmal eine Abdomensonographie bei ihr durchführen und eine Abdomenübersichtsaufnahme, Gut. gegebenenfalls eine CT-Aufnahme. Okay. Also ich denke auch, es besteht sicherlich eine Subilius- oder Ilius-Symptomatik. Bei der Gewichtsabnahme muss man und bei dem Alter der Patientin, auch bei der familiären Grundbelastung, doch auch an einen malignen Prozess denken. Ja. Und differenzialdiagnostisch könnte man eventuell eine Sigma-Divertikulitis in Erwägung ziehen. Der Schmerz begann, glaube ich, im linken Bauchbereich. Und Fieber hat die Patientin jetzt zwar nicht berichtet, aber das müssen wir hier nochmal genau überprüfen. Manchmal denken die Patienten ja auch nicht dran und messen Ja, kommen atypisch manchmal. nicht. Und sie hat zwar auch einen voroperierten Bauch nach der Cholezystektomie, aber da glaube ich jetzt nicht, dass diese Voroperation jetzt ursächlich für diese Beschwerden sein kann. Ja, ich glaube auch so. Ja. Und wenn die Ileus sich erhärtet, würde ich den Patienten stationär aufnehmen Ja. und Nahrungskarenz anfangen. Und auch nachdem ich Zugang angelegt habe, auch Infusiontherapie Okay. anordnen. Genau. Und Gut. Also ich denke, Sie haben das gut gemacht, systematisch gemacht. Allerdings haben Sie einmal sich etwas von mir verwirren lassen, weil ich dann sehr schnell gesagt habe, ich habe auch ein allergisches Asthma. Und da haben Sie Ihre Fragestellungen etwas verlassen. Da hatten Sie ja. vorher nicht gefragt. Der Patient sagt, ich habe seit 3 Tagen Bauchschmerzen und ich habe seit 3 Tagen tut es mir weh. Und da haben Sie nicht sofort gefragt, wann war der letzte Stuhlgang? Ja, das ist mir Schon eine sehr entgangen. wichtige Frage im Anfang gewesen. Das haben Sie später dann gefragt. Ich habe das ganz bewusst gemacht. Da war ich etwas Ja, gemein, mit etwas. Hilfe meiner Kolleginnen. Ich Ja. habe danach gefragt. Genau. Also wichtig ist, dass Sie versuchen, ruhig bei Ihrem Schema zu bleiben. Bauchschmerzen seit 3 Tagen. Wann war der letzte Stuhlgang? Und man sagt die Patientin vor 3 Tagen. Und sonst habe ich aber jeden Tag Stuhlgang. Das ist schon mal, wir nennen das ja Eine Warnzeichen. Red Flag. Ja, Da genau. muss man dann schon aufpassen, dass man da auch versucht, durch die gezielte Anamnese da auch dann beizubleiben. Und wenn ich jetzt gemein bin und das Asthma erwähne, dann haben Sie bei dem Asthma nachgefragt, aber das mit dem Stuhlgang dann leider etwas vernachlässigt. Da passen Sie drauf auf. Das kann in der Prüfung auch passieren, dass Ja. jemand so etwas Gemeines macht. Müssen noch ein Aber bisschen ansonsten haben konzentrieren. Sie, genau, aber ansonsten haben Sie die Medizinbegriffe, denke ich, sehr gut gebracht. Denken Sie dran, gegenüber dem Oberarzt nicht von Bauchschmerzen zu sprechen, sondern abdomineller Schmerz. Das wäre nochmal ganz wichtig. Mir ist ein bisschen aufgefallen, im Anfang, wenn Sie gefragt haben, waren Sie etwas ungeduldig und haben dann mit Ihrem Kuli immer gewackelt. Ja. Lassen Sie den Kuli dann ruhig weg. Oder das möglichst nicht machen. Ja, das fiel mir nur auf. Aber Ja. ansonsten fand ich das sehr gut. Ja. Und Sie haben das durchaus auch sehr systematisch gemacht. Und ja, wann haben Sie Prüfung? In Dienstag. Ja, Nächster bin da Dienstag. ganz zuversichtlich, dass Sie das gut machen. Ja, vielen Dank. Ja, da wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg und ein gutes Ergebnis. Und ja.